بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سوق بيت الله دمان دبلتن الله زيقن هاي لبم هاتش كايتن رب طيب محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, nachdem wir in den letzten zwei Unterrichten über den Iman an die Malaika, an die Engel Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen haben, werden wir in den folgenden zwei Unterrichten, also heute und inshallah morgen, über die dritte Säule des Iman sprechen, und zwar Al-Imanu bil-Kutub, der Iman an die offenbarten Schriften bzw. Bücher. Allahu azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, der Erhabene und Gepriesene, hat den Menschen Gesetze und auch Empfehlungen und auch Lehren gegeben, durch die der Mensch in diesem Leben seine Vollkommenheit erreichen kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim in Surat al-Baqarah, Vers 213, Kana an-nasu ummatan wahida. Die Menschen waren eine einzige Gemeinschaft. Faba'ath Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa munzirin. Daraufhin, das heißt, nachdem sie sich gespalten haben, hat Allah Propheten als Verkünder froher Botschaft und als Warner entsandt. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Und er hat mit ihnen, ersandte mit ihnen die Bücher mit der Wahrheit hinab. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ. Damit er zwischen den Menschen in dem richtet, worüber sie sich uneinig waren. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Quran al-Karim einiges von diesen offenbarten Schriften mitgeteilt, und zu denjenigen, die schriftlich festgehalten worden sind, gehören die folgenden. Denn eine offenbarte Schrift, Allah subhanahu wa ta'ala, das sind die Worte, die Allah gesprochen hat und die bei ihm geschrieben stehen. Das muss nicht sein, dass es auch bei uns noch vorhanden ist oder dass diese Schriften bei uns auch aufgeschrieben worden sind. Denn der Koran ist der Koran, egal ob die Leute ihn aufgeschrieben haben oder ob sie ihn nur in ihren Brüsten auswendig kennen. Beides nennt man auf Arabisch ein Kitab. Diejenigen Schriften, die schriftlich festgehalten worden sind, von denen Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran berichtet hat, sind die folgenden. Das erste ist At-Tawrah, auf Deutsch übersetzt die Tora. Und das ist das Buch, das Allah azza wa jal Musa a.s. offenbart hat. Und der Beweis dafür ist in Surat al-Ma'idah, im Vers 44, Allah sagte, Inna anzalna at-Tawrata fiha hudan wa nur. Wir haben die Tora herabgesandt, darin ist Rechtleitung und Licht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Al-Injil auf Isa alayhi salatu wassalam herabgesandt. Al-Injil ist das, was man im Deutschen übersetzt mit Evangelium. Und so hat Allah azza wa jal Isa alayhi salam ein einziges Evangelium gegeben und nicht, wie die Christen behaupten, es seien mehrere gewesen. Oder sie reden von Evangelien. Wir kennen im Arabischen nur ein Injil. Allah subhanahu wa ta'ala sagte diesbezüglich, der Beweis im Koran al-Karim, im Vers 46, ebenfalls in Surat al-Ma'idah, وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ فِيهِ هُدًا وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاهِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Und wir gaben ihm, das heißt Isa, Jesus a.s., Friede sei mit ihm, das Evangelium. Darin befindet sich Rechtleitung und Licht, und es ist eine Bestätigung dessen, was vorher da war, von der Tora, und ebenfalls eine Rechtleitung und eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Insofern wissen wir, dass Al-Injil erst nach At-Tawra offenbart worden ist und dass Isa erst nach Musa auf dieser Welt gelebt hat. Drittens, Al-Zabur oder Plural davon Zubur, Psalmen oder die Psalmen, und Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte dieses Buch Dawud alayhi salam, auf Deutsch David. Und das, der Beweis dafür ist in Surat An-Nisa im Vers 163. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Wir haben Dawud die Psalmen gegeben. Als viertes kennen wir noch die Schriftblätter Abrahams und Mose. Und zwar von Ibrahim und Musa. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-A'la, إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Dies befindet sich wahrlich in den ersten Schriftblättern schon, in den Schriftblättern von Abraham und Moses. Fünftens, Al-Quran Al-Karim, der edle Quran, und er ist der letzte der herabgesandten Bücher Allah subhanahu wa ta'ala. Und all diese Bücher, liebe Geschwister, die Allah diesen Propheten gegeben hat, hat er in Form von Wahi den gesandten Propheten eingegeben. Wahi wird im Allgemeinen übersetzt im Deutschen mit Eingabe. Aber was bedeutet Wahi in der arabischen Sprache und was bedeutet Wahi gesetzlich gesehen? Gesetzlich gesehen ist die Bedeutung meistens eingeschränkter als in der sprachlichen Bedeutung. Das bedeutet, sprachlich kann es vieles bedeuten, aber gesetzlich meinen wir damit was ganz Konkretes. Denkt immer an das Beispiel, wie zum Beispiel von As-Siyam. Siyam heißt innehalten, sich vor etwas zurückhalten, aber gemeint ist damit etwas ganz Spezielles. Insofern kann man theoretisch auch fasten, indem man nichts spricht. Man kann auch fasten, indem man Verzicht übt auf etwas Bestimmtes, aber es ist nicht das religiöse Fasten unbedingt gemeint, von dem wir sprechen, wenn wir mit dem Fasten im Monat Ramadan wenn wir darüber sprechen. Al-Wahi auf Arabisch bedeutet, liebe Geschwister, das ist sprachlich gesehen, nicht religiös, sprachlich gesehen ist es eine schnelle, geheime Art der Informationsübermittlung. Eine schnelle, geheime Art der Informationsübermittlung. Warum ist sie schnell? Weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, manchmal kam die Offenbarung zu ihm in einem Augenblick und er wusste sehr vieles, er hat viele Informationen auf einmal bekommen in einem einzigen Augenblick. Und das ist wie zum Beispiel, wenn eine gesamte Sura auf ihn herabgesandt worden ist. Und diese gesamte Sura beinhaltet natürlich auch nicht nur die Worte, die er offenbart bekommen hat, sondern auch die Bedeutungen dieser Worte, die er offenbart bekommen hat. Und mehr dazu gleich, inshallah. Eine geheime Art und Weise ist natürlich geheim, weil oder verborgen, weil keiner von uns weiß, wie das vonstatten geht. Keiner von uns weiß, wie hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Information in so kurzer Zeit bekommen und über einen Engel Jibril. Wie funktioniert das? Allah weiß das alleine und diejenigen, denen er das mitgeteilt hat. Ansonsten, wir Menschen wissen nicht, wie das geschehen ist. Das ist eine Sache des Verborgenen, eine Sache von Al-Ghaib, da kann man auch nicht hinterfragen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das in etwa beschrieben, wie das ihm ergangen ist und wie er das empfunden hat, aber die Wirklichkeit davon weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Allerdings, das wie gesagt war die sprachliche Bedeutung, das heißt eine geheime und schnelle Informationsübermittlung oder Benachrichtigung. Warum ist diese sprachliche Bedeutung wichtig zu verstehen? Damit man den Koran richtig versteht. Denn wenn wir im Koran lesen, finden wir verschiedene Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wort Wahi auf unterschiedliche Art und Weise verwendet. Und zwar mindestens auf die folgenden 5 verschiedenen Art und Weisen wird das Wahi verwendet. Zusätzlich die religiöse Bedeutung, das wäre dann die 6. Die erste ist, was man im Arabischen nennt als Al-Ilham Al-Fitri. Das heißt, wie sozusagen Ideen, die man bekommt. Eine Idee nennt man auch Wahi. Das ist eine Art Eingebung. Und das ist das, was der Mutter von Musa alayhi salatu wassalam passiert ist. Und zwar sagte Allah in Surah Al-Qasas, im Vers Nummer 7, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. Wortwörtlich würden wir sagen, wir haben der Mutter von Musa Wahi gegeben, dass sie ihn stillen soll. Moses stillen soll, alayhi salam. Und dieses, wie will man es übersetzen? Wir haben der Mutter von Moses eingegeben. Ja? Wir haben ihr diesen Gedanken gegeben, dass sie das machen soll. Und das nennt man, wie gesagt, Ilham Fitri, ist sozusagen wie eine Idee, die sie bekommen hat. Das ist aber nicht die religiöse Form von Wahi. Deswegen ist es jetzt nach dieser Definition falsch zu sagen, dass die Mutter von Moses eine Prophetin gewesen ist, weil sie ein Wahi bekommen hat. Wer das sagt, der muss auch sagen, dass die Bienen ebenfalls Propheten sind, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran al-Karim, im Vers 68, in Surat al-Nahl, Surah 16, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. Das heißt, wir haben, und dein Herr hat den Bienen eingegeben, Wahi gegeben, wortwörtlich, dass sie Folgendes machen sollen: Nimm dir in den Bergen Häuser. Nimm dir in den Bergen Häuser. Und keiner würde sagen, dass die Bienen ebenfalls Propheten sind. Deswegen muss man auch verstehen, was dieses Wort der Sprache, der arabischen Sprache, bedeutet. Wie zum Beispiel gibt es, fällt mir in diesem Moment ein, eine ganz witzige, eher abgeirrte Sekte, die sagen, dass es gibt nur den Koran. Es gibt keine Hadithe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wir glauben nicht daran. Und ihr Beweis dafür ist sehr interessant. Sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Sie sagen, das bedeutet wortwörtlich, an welchen Hadith wollt ihr glauben nach Allah und dem Koran al-Karim? Okay. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Was wollt ihr noch glauben nach dem Koran, nach Allah und dem Koran? Was habt ihr noch für Quellen? Und so sagen sie, dass deswegen die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam keine Gültigkeit haben. Und der Fehler, den sie machen, ist so einfach. Also subhanallah, aber es ist eine ganze Sekte, die daran glaubt. Das ist eine ganze Sekte, und die wird auch noch dem Islam zugeschrieben. Das ist das Problem an der Sache. Das sind die, die man die Koranier nennt, die nur an den Koran glauben. Und ihr seht, die Informationen, die ich teilweise sage, sind so einfach, okay? Aber sie sind teilweise so entscheidend, und diesen Menschen fehlt eben genau diese Information. Sie sagen, sie können nicht unterscheiden zwischen der religiösen Bedeutung von Hadith und zwischen der sprachlichen Bedeutung von Hadith. Sprachlich gesehen, das Wort Hadith hat mehrere Bedeutungen. Hadith kann bedeuten neu, Hadith kann bedeuten eine Geschichte, Hadith kann bedeuten unter anderem die religiöse Bedeutung, und zwar, dass es eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, oder seine Tat oder seine Beschreibung oder was auch immer. Das heißt also, so einfach ist diese Angelegenheit und so wichtig ist sie gleichzeitig. Ja. Ebenfalls, liebe Geschwister, Wahi kann auch bedeuten ein schnelles Handzeichen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Maryam, Vers Nummer 11, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. So kam er, Zakaria a.s., so kam er zu seinem Volk aus dem Gebetsraum heraus und gab ihnen dann zu verstehen, preist morgens und abends. Er gab ihnen zu verstehen, das ist dieses Wort im Arabischen, أَوْحَىٰ, kommt von Wort Wahi. Viertens, der Shaitan macht ebenfalls Wahi. Ja? Deswegen, wenn jemand sagt, ich habe eine Eingebung bekommen, irgendein abgeirrter Mensch sagt, ich habe ein Eingeben bekommen, dass ich berufen worden zu einem Propheten oder sonst was. Ja, du kannst, und er sagt, ich habe Wahi bekommen, sagen wir, jawohl, du hast Wahi bekommen, nur ist der Wahi nicht vom Engel, sondern der Wahi war vom Shaytan. Und der Beweis dafür ist in Surat Al-An'am, Vers 121, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Die Satane geben ihren Schützlingen in der Tat ein, mit euch zu streiten. Eingeben ist genau dieses Wort Wahi. Also gibt es diese Form von Wahi auch. Und darüber haben wir auch gestern gesprochen, dass sowohl die Engel einem Einflüsterungen machen können, als auch die Satane können einem Einflüsterungen machen. Die einen rufen zu Gutem auf und die anderen zu Schlechtem. Wir haben gesagt, wenn man so etwas empfindet, in den schlechten Gedanken, dann soll man Allah subhanahu wa ta'ala bei ihm Zuflucht davor suchen. Und der Beweis dafür, dass bei den Engeln, die auch Wahi machen, in ihrem, Entschuldigung, den Beweis haben wir gestern erwähnt. Was wir jetzt erwähnen, ist eine andere Version, und zwar der Wahi von Allah an die Engel. Und das ist nicht der Wahi, von dem wir religiös sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Anfal, Vers 12, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ. Als dein Herr den Engeln eingab, dass ich mit euch bin. Und das Wort Yuhi ist auch wieder das Wort, kommt ursprünglich vom Wort Wahi. Das waren jetzt verschiedene religiöse Bedeutungen dieses Wortes, sodass wir also immer aufpassen müssen, dass es diese Regel gilt, die Geschwister, nicht nur für das Wort Wahi und für das Wort Salah und für das Wort Siyam, sondern allgemein. In jedem Fachgebiet gibt es Fachwörter, und man muss aufpassen, wie meint die Person dieses Wort. Ja? Das fängt allein schon an mit dem Wort, auch in der Wirtschaft, das Wort Zinsen. Das Wort Zinsen, damit assoziiert man in der deutschen Sprache was ganz Bestimmtes. Aber im arabischen Wort, das Wort Riba, bedeutet etwas ganz Spezielles, was wir manchmal im Deutschen nicht mit Zinsen wiedergeben können. Ja? Und deswegen muss man aufpassen, das Fachwort Riba hat eine ganz bestimmte Definition, aber das Wort Zinsen im Deutschen hat was vielleicht, überschneidet sich sicherlich sehr groß, aber ist eben nicht immer genau das Gleiche. Deswegen fragt sich jemand, ja, wieso sind das jetzt Zinsen? Das verstehe ich nicht. Stopp, Achi. Das nennt man Riba und Allah hat Riba verboten. Und kann sein, es stimmt mit dem Wort Zinsen überein und kann sein, es stimmt nicht mit dem Wort Zinsen überein. Deswegen interessiert uns in der Religion natürlich die religiöse Bedeutung. Tayyib. Jetzt kommen wir zur religiösen Bedeutung von dem Wort Wahi. Hierbei geht es gibt eine Übereinstimmung, natürlich nicht in der religiösen Bedeutung, es ist auch wieder eine insgeheime und schnelle Informationsübermittlung, aber in diesem Fall von Allah subhanahu wa ta'ala an einen seiner Propheten. Also es ist auch wieder eine schnelle und insgeheime Informationsübermittlung von Allah subhanahu wa ta'ala an einen seiner Propheten, das heißt die auserwählten Menschen. Und was gibt er ihnen ein? Gesetze, Schriften oder irgendwas anderes, was Allah ihnen mitteilen möchte. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nur den Koran eingegeben, sondern auch die Weisheit, die Sunna. Die Sunna ist ebenfalls eine Offenbarung Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen finden wir in manchen Hadithen, dass der Prophet alaihi salatu wasalam uns über Dinge mitteilt, über das Paradies, über die Hölle und was im Jenseits passiert, was nicht so direkt im Koran drin steht. Warum? Und woher hat der Prophet das erfahren? Ebenfalls durch Wahi, ebenfalls durch diese Art der Offenbarung, diese spezielle Art. Diese Offenbarung, liebe Geschwister, kann auf verschiedene Arten und Weisen stattfinden. Entweder über einen Vermittler oder ohne einen Vermittler. Das heißt, entweder Allah subhanahu wa ta'ala teilt es einem Menschen direkt mit oder er schickt jemanden, dem er das mitteilt, was er der anderen Person mitteilen soll. Die verschiedenen Arten, wie Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen etwas offenbart, erfahren wir in Surat Ash-Shura in der 51. Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيَا. Es steht einem Menschen, es steht einem menschlichen Wesen nicht zu, dass Allah mit ihm spricht, außer über Wahi. Außer durch Eingebung. أو من وراء حجاب. Oder hinter einem Vorhang. أو يرسل رسولا. Oder indem er einen Boten entsendet. فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Und der ihm dann eingibt, mit seiner Erlaubnis, das, was er will, subhanahu wa ta'ala. Aus dieser Ayah ergibt sich, dass Allah, und deswegen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gewaltig ist, und dass er subhanahu wa ta'ala so eine hohe Stellung hat, dass einem Menschen, dass eine andere Form nicht zusteht. Und welche andere Form steht einem Menschen dazu nicht zu? Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit einem direkt spricht, oder dass man ihn dabei sieht. Dass man Allah mit einem direkt spricht, sodass man, das steht einem Menschen nicht zu. Das ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sache vorbehalten, den Menschen im Paradies, Yawm al-Qiyamah, aber nicht in diesem Leben. Deswegen ist die Ayah auch so schön beendet mit Innahu Aliyun Hakim. Er ist wahrlich der Hohe und der Allweise. Ja, wer bist du, dass du verlangen kannst von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mit dir subhanahu wa ta'ala überhaupt spricht und dann auch noch direkt? Das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala sich vorbehalten hat für bestimmte Menschen, denen er das machen möchte. Diese drei Arten der Informationsvermittlung kennen wir aus dem Koran, der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Okay, die Art, wie jetzt letztendlich Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen die Offenbarung übermittelt, haben wir gesagt, ist eine von drei Arten. Jetzt geben wir ein bisschen Beispiele dafür. Die erste Art, haben wir gesagt, ist eine Art Eingebung. Diese Art Eingebung bedeutet konkret, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas an Offenbarung in das Herz eines Menschen setzt, auf eine geheime und schnelle Art und Weise, die nur er kennt, subhanahu wa ta'ala. Er möchte einem Menschen etwas Bestimmtes mitteilen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Art der Informationsübermittlung auch erfahren. Er sagte in einem Hadith: Inna Jibril alaihi salam alqa fi ru'i anna ahadan minkum lan yakhruja min ad-dunya hatta yastakmila rizqah. Er sagte: Wahrlich, Jibril alaihi salam hat mir in mein Gemüt oder in mein Herz eingegeben, dass niemand von euch aus diesem Leben hinausgehen wird, bis er seinen kompletten Rizq bekommen hat. Das heißt, die Versorgung, die Allah einem geschrieben hat, dass man sie bekommen wird, niemand wird dir diese Versorgung wegnehmen. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach sinngemäß: فاتقوا الله يا أيها الناس وأجملوا في الطلب فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصيته أو بمعصية. Das heißt, der Prophet sagte sinngemäß: Niemand wird das Leben, dieses Leben verlassen, bis er nicht seinen kompletten Rizq bekommen hat. Deswegen fürchtet euch vor Allah, o ihr Menschen, und wenn ihr nach Rizq strebt, dann macht es auf gute Art und Weise. Und sollte jemand, sinngemäß heißt, sollte jemand wenig Rizq bekommen oder der Rizq langsam zu ihm kommen, dann soll er ihn nicht auf verbotene Art und Weise ersuchen, denn das, was es bei Allah an Huld gibt, kann man nicht durch Ungehorsamkeit bekommen. Und ebenfalls, manche Ulama packen diese Kategorie die Träume der Propheten hinein, wie das den Traum von Ibrahim, den wir im Koran erfahren haben, Surat As-Saffat, und auch ebenfalls die Träume unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn am Anfang seines Prophetentums, da heißt es: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَ الصَّالِحَةِ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam heißt sinngemäß, das erste oder die erste Art, wie ihn die Offenbarung erreicht hat, war, indem er einen Traum, Träume gesehen hat. Rechtschaffene Träume heißt das Wort, das heißt gute Träume gesehen hat, und sie sind dann sofort eingetreten. Sie sind dann sofort oder sie sind so klar eingetreten wie der Morgen. Das heißt also, was er gesehen hat, ist genau eingetreten, wie er es im Traum gesehen hat. Das ist eine Art der Informationsübermittlung. Das ist eine Art der Informationsübermittlung, Wahi. Weil die Propheten, a.s., sie haben Wahi bekommen, auch über die Träume. Die zweite Art, die Allah im Koran erwähnt hatte, ist das direkte Sprechen. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit einem Menschen direkt spricht, ohne dass es zwischen ihm und Allah ein Engel ist. Aber sehr wohl ist wie ein Vorhang. Das heißt, der Prophet hat Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Fall nicht gesehen. Und der Beweis dafür ist in Surat An-Nisa, in der Ayah 164, Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah hat mit Moses unmittelbar gesprochen. Allah hat mit Moses direkt gesprochen. Das heißt, Musa a.s. hat Allah subhanahu wa ta'ala gehört, wie er gesprochen hat, als er mit ihm direkt gesprochen hat auf dem berühmten Berg At-Tur. Und das gleiche gilt für Adam a.s. in Surat Al-Baqarah, Vers 37, Allah subhanahu wa ta'ala sagte: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Daraufhin hat Adam von seinem Herrn Worte erfahren oder Worte erhalten. فَتَابَ عَلَيْهِ. Daraufhin hat er seine Reue angenommen. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Er ist wahrlich derjenige, der die Reue häufig annimmt und der Al-Abamer. Ebenfalls unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über diese drei Propheten wissen wir es, hat mit Allah subhanahu wa ta'ala in der Nacht- und Himmelsreise direkt gesprochen, ohne dass Jibril alaihi salam die Informationen da übermittelt hat. Die dritte Art, von der Allah im Koran geredet hat, ist, dass man mit Allah subhanahu wa ta'ala spricht über einen Engel. Das heißt, der Engel bekommt eine Offenbarung von Allah und dieser Engel bringt die Offenbarung weiter an den entsprechenden auserwählten Propheten. Und das ist in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dem Koran geschehen. Und so war Jibril alaihi salam der verantwortliche Engel, der diese Informationen übermittelt hat. Der Beweis dafür ist in Surat Al-Shu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in den 192. Ayah Er ist wahrlich die Offenbarung des Herrn der Weltenbewohner. Damit ist der vertrauenswürdige Geist hinabgestiegen. Ala qalbik, auf dein Herz, litakuna min al-munzirin, damit du einer derjenigen bist, die warnen. Jibril alayhi salam wiederum, er selbst, wenn er die Offenbarung dem Propheten sallallahu alayhi wasallam überbracht hat, geschah dies auch auf verschiedene Art und Weisen, und zwar auf die folgenden drei Art und Weisen. Entweder der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam hat Jibril direkt gesehen. Das heißt, Allah hat dem Propheten sallallahu alayhi wasallam die Möglichkeit gegeben, in zwei Situationen, genau an der Zahl, dass er Jibril alayhi salam in seiner ursprünglichen Gestalt gesehen hat. Das ist die erste Art. Die zweite Art, liebe Geschwister, ist, dass die Offenbarung zum Propheten sallallahu alayhi wasallam kommt, ohne dass er Jibril sehen kann. Und der Prophet sallallahu alayhi wasallam hat das beschrieben. Er sagte, مثل صلصلة الجرس. Er beschrieb die Offenbarung, wenn sie zu ihm auf diese Art kam, wie ein heftiges Glockenläuten. Und er sagte, وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ. Und das ist die anstrengendste Art, die Offenbarung zu bekommen, sallallahu alaihi wasallam, wie es im Koran, wie es in der authentischen Sunna überliefert worden, Sahih Bukhari. Und deswegen war die Offenbarung zu erhalten, war eine anstrengende Sache für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Die dritte Art, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Jibril kommuniziert hat, war, dass Jibril, wir haben gesagt, als wir über die Engel gesprochen haben, die Engel haben auch die Fähigkeit, Gestalt eines Menschen anzunehmen. Und deswegen ist es passiert, mehr als einmal, dass Jibril alaihi salam in der Gestalt eines Mannes kam und dann mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geredet hat. Und das ist das berühmteste Ereignis, wo auch andere Sahaba anwesend waren und das mitbekommen haben, war der Hadith von Umar ibn al-Khattab, wo Jibril in der Gestalt, ihr kennt den Hadith, wo Umar sagte, dass eines Tages saßen wir mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und dann kam ein Mann, der sehr weiße Kleider anhatte und sehr schwarze Haare hatte. Niemand von uns kannte ihn und man erkannte auch an seiner Kleidung nicht irgendwie Spuren einer Reise. Ja, und das war wie gesagt ein Engel, aber das wusste natürlich keiner der Sahabe, erst hat der Prophet das ihnen später dann mitgeteilt. Was ist das Urteil über den Iman an die Engel? Das Urteil lautet, dass es natürlich Pflicht ist, wajib ist. Warum? Weil der Iman an die Engel ist sogar ein Rücken, eine Säule der Säulen des Iman. Das bedeutet, eine Person, die nicht an die Engel glaubt, an die Bücher glaubt, sie ist keine gläubige Person. Ja, eine Person kann erst ein gläubiger Mensch sein, ein Mu'min sein, wenn er unter anderem auch an diese Säule des Iman glaubt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das ist der Beweis für unser Urteil, Allah sagt in Surah An-Nisa 136, Ya ayyuha alladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl. O die ihr glaubt an Allah, seinen Gesandten, das Buch, das er auf seinen Gesandten herabgesandt hat, der Koran, und an die Bücher, die er vor ihm herabgesandt hat. Und hier seht ihr, liebe Geschwister, warum erwähnen wir viele Ayat des Koran al-Karim? Weil die Aqida eine Angelegenheit ist, die deutlich ist und klar ist, und da gibt es keine Verstecke und da gibt es nichts Verborgenes, sondern die Aqida ist ganz klar im Koran niedergelegt Und die Hadithe, die wir erwähnen, sie fügen manchmal Informationen oder sie fügen manchmal Informationen hinzu oder sie verdeutlichen etwas, aber sie ändern nichts am Grundgerüst an diesen sechs Arkan des Iman, diesen sechs Säulen des Iman. Allah subhanahu wa ta'ala sagte umgekehrt warnend davor, dass man einer dieser Säulen leugnet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat An-Nisa, Vers 136, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Wer nicht an Allah glaubt, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten, an den letzten Tag, der ist fürwahr weit abgeirrt. Genauso wie wir über den Iman an die Engel gesprochen haben und Iman an Allah, stellt sich auch wieder die Frage, ist der Iman an diese Bücher ein Iman, das heißt man glaubt daran und das war's? Oder gibt es irgendwelche Konsequenzen, die sich für dich ergeben müssen, wenn du Iman hast an Allah subhanahu wa ta'ala? Und zweifellos hat dieser Iman Konsequenzen. Zweifellos ist es nicht ein einfacher Glaube, dem nichts folgt. Und zwar erstens, wenn man an die Bücher Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, dann führt es dazu, dass man Allah subhanahu wa ta'ala erkennt als den allbarmherzigen Gott. Denn Allah azza wa jall, wenn er wollte, hätte er die Menschen einfach im Stich gelassen. Wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er die Menschen erschaffen und zu ihnen keine Bücher gesandt und ihnen keine Offenbarungsschriften eingegeben. Und dann hätten die Menschen dann eben im Chaos gelebt und es gäbe keine Ordnung zwischen ihnen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, diese Bücher, die er offenbart hat, sind ein Zeichen seiner Barmherzigkeit und deswegen müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala für Dankbarkeit zeigen. Also die Dankbarkeit, die wir Allah subhanahu wa ta'ala zeigen gegenüber ihm dafür, dass er uns die Bücher gesandt hat, ist was? Erstens, dass wir daran glauben im Herzen. Zweitens, dass wir daran dankbar sind mit unserer Zunge, indem wir Alhamdulillah sagen und unser Glaubensbekenntnis sprechen, uns zum Islam bekennen. Und drittens, dass wir nach dem handeln, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Liebe Geschwister, die zweite Sache ist ebenfalls die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala, die sich ergibt aus dem Iman an die Bücher Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil Allah azza wa jall hat zu verschiedenen Perioden der Menschheitsgeschichte unterschiedliche Bücher hinabgesandt und das weist darauf hin, dass Allah allweise ist, weil er jeder Gemeinschaft das gibt, was sie brauchen. Und deswegen weißt du auch, dass manche Leute sagen, ja, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala jetzt plötzlich, hat die Offenbarung aufgehört? Warum ist der Koran das letzte Buch? Antwort lautet, weil der Koran al-Karim in jeder Zeit und an jedem Ort angewandt werden kann, ohne Problem. Aber die Offenbarungsschriften vorher eben nicht. Die Offenbarungsschriften vorher waren geeignet für eine bestimmte Gruppe von Menschen, für eine bestimmte Gruppe, für eine bestimmte Periode, für eine bestimmte Zeitphase und heutzutage eben nicht mehr. Und deswegen ist es ungültig, sich auf die alten Schriften zu berufen, wenn die neue Schrift etwas anderes gesagt hat. Liebe Geschwister, die Bücher Allah subhanahu wa ta'ala, die wir erwähnt haben, und auch die wir nicht erwähnt haben, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ein paar Schriften erwähnt, das heißt aber nicht, dass das alle Schriften sind. Die Bücher, die uns Allah subhanahu wa ta'ala, die Bücher, die Allah den Menschen offenbart hat, sie bestehen oder sind aufgebaut auf zwei wesentlichen Elementen. Sie bestehen im Wesentlichen aus zwei Dingen. Erstens aus dem Ibadah-Teil. Das heißt, wie haben wir Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten? Wie haben wir ihn zu dienen? Die Aqidah oder der Iman oder nenn es wie du willst, aber es geht um den Teil zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Der zweite Teil ist derjenige, der sich beschäftigt mit den zwischenmenschlichen Handlungen. Mu'amalat, so nennt man es auf Arabisch. Zwischen dir und den Menschen. Warum ist diese Unterteilung wichtig? Damit wir Widersprüchen ganz einfach aus dem Weg gehen können. Denn die Frage ist jetzt, widerspricht der Koran al-Karim, widersprechen die Worte Allahs im Koran den Worten im Evangelium und den Worten der Tora? Und die Antwort lautet, teilweise ja und teilweise nein. je nachdem, aus welchem Blickwinkel wir das betrachten. Wenn wir es aus dem ersten Blickwinkel betrachten, das heißt, wenn es um die Aqida geht und um die Tatsache geht, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbeten und ihm nichts beigesellen, dann unterscheiden sich diese Bücher nicht. Und das bedeutet, sobald wir finden in der heutigen, sobald wir finden in einer der noch heutzutage vorhandenen Schriften, Tora, Evangelium, Psalmen, dass es einen Unterschied gibt in der Aqida zwischen dem Koran und diesen Schriften, dann wissen wir, dass dieser Teil der Schrift verfälscht ist. Das wissen wir sicher. Aber wenn es um zwischenmenschliche Angelegenheiten angeht oder um die Ausübung der Ibadah, das heißt, wie macht man die Ibadah, dann gibt es zweifellos Unterschiede. Und das wissen wir aus dem Koran Al-Karim. Und zwar wissen wir, dass bestimmte Gottesdienste damals gesetzlich waren, die heutzutage nicht mehr gesetzlich sind. Zum Beispiel wissen wir aus Surat Maryam, dass das Fasten zur Zeit von Zakaria a.s. und von Maryam a.s., dass zu ihrer Zeit gab es eine Art Fasten, dass man nicht spricht. Aber diese Art Ibadah ist für uns heutzutage nicht mehr gesetzlich. Das ist wie gesagt Unterschied. Auch die zwischenmenschlichen Handlungen. Es gibt keine vollkommene Scharia wie der Islam. Der Islam hat alle Angelegenheiten im Leben berücksichtigt und dafür Regeln aufgestellt. Wir kennen zum Beispiel aus dem Islam Regeln, wie man kauft und verkauft, wie man etwas vermietet, wie man Kredite vergibt, wie man Mietkäufe macht, Terminkäufe macht und so weiter. Es gibt alle Regeln, die sind festgelegt. Aber das kennen wir nicht aus den Psalmen, das kennen wir nicht aus dem Evangelium, das gibt es vielleicht in der Tora, vielleicht, Wallahu a'lam, aber diese Details kennen wir aus der islamischen Scharia. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ma'idah, Vers 48, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ. Jedem von euch haben wir ein Gesetz gegeben und einen deutlichen Weg. Allah subhanahu wa ta'ala kann, wen er will, auferlegen, was er will, subhanahu wa ta'ala. Die letzte offenbarte Schrift ist der Koran Al-Karim. Und dieser Koran Al-Karim ist deswegen die letzte offenbarte Schrift, weil er gültig ist und angemessen ist und brauchbar ist und anwendbar ist und praktikabel ist zu jeder Zeit und zu jedem, an jeder Ortschaft und für jede Volksgruppe heutzutage. Und deswegen brauchen wir keinen neuen Propheten mehr, der etwas Neues bringt. Und deswegen wird auch Isa alayhi salatu wassalam, wenn er zurückkehrt, mit dem Koran Al-Karim regieren und nicht gemäß der Tora oder dem Evangelium zu seiner Zeit. Sondern der Prophet Isa alayhi salatu wassalam wird sich an die Sunna von Muhammad sallallahu alayhi wasallam halten. Und das ist auch sehr schön in der Sunna bildlich, also bildlich meine ich, aber reell bildlich bewiesen oder gezeigt worden. Und zwar, wenn nämlich Isa hinabsteigt, wird er alayhi salatu wassalam hinter dem Imam der Muslime sein Gebet verrichten und man wird ihn den Vortritt lassen, aber er wird sagen, nein, der Imam soll vorbeten. Und das zeigt nämlich, und der Imam wird sich an welche Scharia halten, die Sunna von Muhammad sallallahu alayhi wasallam, und Isa alayhi salatu wassalam ist in diesem Sinne nur einer der Gemeinde von Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Und deswegen manche, gibt also, wie sagt man, eine Trickfrage. Man fragt, wer ist der beste Mensch aus der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem Propheten? Manche Leute sagen Abu Bakr, wir sagen nein, Isa alaihi salatu wassalam, weil Isa wird auch zu der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehören. Er hat seine eigene Gemeinde, aber gleichzeitig ist er zur Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Koran al-Karim, liebe Geschwister, was auch wichtig zu berücksichtigen ist, erhebt alle Gesetze auf, die vorher da waren. Das heißt, sobald man einen Unterschied findet zwischen dem Koran und einer der offenbarten Schrift von früher, heißt das für dich entweder, dass das vorige Gesetz aufgehoben worden ist, oder es bedeutet für dich, dass dieser Gesetzestext, den man dir erzählt hat, eine Fälschung ist. Weil das, was im Koran steht, hat alles, was vorher ist, aufgehoben. Und der Koran ist wie ein Wächter. Allah sagt im Koran, Al-Karim, in der Surat Al-Ma'idah, Surah 48, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, als Bestätigung dessen, was vor ihm war an Büchern, und als Wächter darüber. Und als Wächter darüber oder als Entscheider darüber entscheidet, was gilt noch und was gilt nicht mehr. Was ergibt sich ebenfalls, liebe Geschwister, aus dem Iman an die Bücher? Es ergibt sich drittens daraus, dass wir Allah gegenüber dankbar sind, wie wir es bereits gesagt haben. Und es viertens ergibt sich daraus, dass wir an die Eigenschaft Allahs glauben, dass er spricht, subhanahu wa ta'ala. Eine seiner Eigenschaften Allahs ist es, dass er reden kann, er spricht, subhanahu wa ta'ala. Das, die Aqidah der Ahl-Sunnah ist in Bezug auf das Reden Allahs ganz einfach. Wir sagen, Allah spricht, wie er will, mit wem er will und wann er will. Und das war's. Das ist unsere ganze Aqidah in Bezug auf das Sprechen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das Thema ist deswegen heikel. Warum? Weil es Menschen gab, die diese Sache, wal'iyadu billah, geleugnet haben. Und das Reden Allahs ist eine seiner Eigenschaften. Und die Eigenschaften Allahs sind unerschaffene Eigenschaften subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, darüber werden wir inshallah aber noch im Laufe der Zeit noch ein bisschen, vielleicht morgen inshallah noch deutlicher sprechen. Aber wichtig ist zu wissen, dass wir glauben, dass Allah spricht, weil es gibt Menschen, die andere Sachen sagen. Aber es auch wieder hier erinnere ich daran, die Aqidah der Ahl Sunnah ist so einfach und deutlich, und wir erwähnen diese Punkte, weil eben andere Menschen was anderes gesagt haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, und sie leugnen sozusagen das, was Allah offensichtlich gesagt hat. Der letzte Punkt für heute ist, wie glaubt man letztendlich an die Bücher Allahs? Wann kannst du von dir selbst sagen, dass du an diese Bücher Iman hast, dass du an die wahrlich glaubst, wie Allah es von dir möchte? Erstens einmal, dass du überzeugt bist davon, dass du sie für wahr hältst, dass du glaubst daran, dass diese Bücher von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden sind und dass es seine Worte sind und nicht die Worte irgendeines anderen. Der Quran al-Karim sind nicht die Worte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch die er sozusagen uns mitteilt, was Allah will. Nein. Sondern die Formulierung, diese Worte und die Bedeutungen stammen von Allah subhanahu wa ta'ala. Von ihm kamen sie und zu ihm kehren sie auch wieder zurück. Und Allahu a'lam wie. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Al-Quran al-Karim in Surat Al-Imran in den Versen 2 und 3, oder besser gesagt in Vers 3, نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ. Er hat auf dich das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, als Bestätigung dessen, was vorher war, und er hat ebenfalls die Tora und das Evangelium hinabgesandt. Zweitens, dass man glaubt, dass alle Bücher Allah subhanahu wa ta'ala zur Anbetung Allah alleine aufgerufen haben. Alle Bücher. Denn in den heutzutage teilweise verfälschten Büchern steht manchmal was anderes. Ja? Und dieses anderes wissen wir, dass das nicht zu der Schrift gehört, die Allah offenbart hat, sondern der Mensch hat auch seinen Teil dazu beigetragen, als er das teilweise verändert hat und verfälscht hat. Und darüber werden wir inshallah morgen reden, über die Sache mit der Verfälschung. Insofern, alle Bücher, auch Isa alayhi salatu wassalam, Isa hat niemals والسلام, zur Anbetung seiner selbst aufgerufen oder zur Anbetung seiner Mutter, sondern er hat ganz alleine zur Anbetung Allahs aufgerufen, wie Allahs im Koran uns gesagt hat. Aber die Menschen haben dann daraus gemacht, was sie gemacht haben. Drittens, dass man glaubt, dass die Bücher sich gegenseitig bestätigen und dass kein Buch einem anderen Buch widerspricht. Und mit widersprechen meinen wir natürlich auf eine Art, dass es nicht sein kann, dass beides von Allah ist. Also einmal er sagt, La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah. Und dann steht im anderen Buch, zum Beispiel, es gibt doch zwei Götter. Das wäre ein Widerspruch, den man nicht beseitigen kann. Aber dass die Gesetze sich unterscheiden, das ist kein Widerspruch. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, dass er macht, was er will. Und er sagt subhanahu wa ta'ala, ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. Was auch immer wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, so werden wir etwas Besseres stattdessen bringen oder etwas Gleichwertiges. Und so Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will in dieser Hinsicht. Drittens, nein, Entschuldigung, das war das dritte, und der Beweis dafür ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Ma'idah 48, und wir haben auf dich das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt als Bestätigung dessen, was vorher war. Die Tora und das Evangelium, sie haben Muhammad sallallahu alaihi wasallam angekündigt, und der Koran bestätigt das, und er sagt, tatsächlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde angekündigt, Isa alaihi wasallam hat ihn angekündigt, und es gibt auch Hinweise, sogar in der heutigen Tora noch, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam angekündigt worden ist. Viertens, und das vorletzte ist, dass man glaubt an die an diejenigen Bücher, die Allah subhanahu wa ta'ala namentlich erwähnt hat, und dass man auch an diejenigen Bücher glaubt, die Allah nicht namentlich erwähnt hat. Das heißt, dass man sagt, wir glauben, oh Allah, an alle Bücher, die du abgesandt hast, sie alle kamen von dir und sie alle beinhalten Rechtleitung, sie alle waren mit Licht erfüllt und sie alle waren ein Wegweiser für die Menschen und sie alle waren gute Bücher und sie haben nur zum Guten aufgerufen und sie alle waren zu ihrer Zeit angebracht. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Sache glaubt. Das heißt, sowohl in Bezug auf Koran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Ibrahim und Musa, als auch in anderen Büchern, die wir nicht kennen. Und die fünfte und letzte Angelegenheit ist, dass man fest daran glaubt, dass alle anderen Bücher, die vorher waren, aufgehoben worden sind und nur das davon noch gilt, was sowieso im Koran bestätigt ist. Also kann man sagen, alles was vorher ist, ist aufgehoben worden. Und der Beweis dafür ist, Allah sagt in Surat Al-Furqan, in der ersten Aya, تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. Segensreich ist derjenige, der auf dich Al-Furqan, das ist einer der Namen des Koran, herabgesandt hat, der den Furqan auf seinen Diener hinabgesandt hat, damit er für die Weltenbewohner eine Warnung ist. Für alle Weltenbewohner eine Warnung ist. Keiner sagt, ja, Muhammad ist ein Prophet, sallallahu alaihi wasallam, aber für die Araber und nicht für die und nicht für uns. Diese Einstellung gibt es auch von manchen Menschen, aber das ist ebenfalls gilt für uns, bei uns als klarer Kufr und als Abfall vom Islam. Und keinem Menschen steht es also zu sagen, die Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keinem Menschen, auch keinem Djinn steht es zu sagen, dass die Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam für eine bestimmte Gruppe gilt, aber wir zum Beispiel folgen weiterhin der Tora oder wir folgen weiterhin dem Evangelium. Und der Beweis dafür ist, mit diesem Hadith wollen wir abschließen, ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand die Seele von Muhammad ist, wenn Moses am Leben wäre, bliebe ihm nichts anderes übrig, als mir zu folgen. Und das weist darauf hin, dass Musa alaihi salatu wasalam, dieser edle Prophet, wenn er am Leben wäre, würde er die Tora zuschlagen und das Evangelium ebenfalls nicht beachten und er würde nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch Segen für eure Aufmerksamkeit und euren und unseren Iman stärken an die Bücher Allah subhanahu wa ta'ala. Und morgen werden wir insha'Allah über den zweiten Teil des Imans an die Bücher Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Mubarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.